Manchmal glaubst du, dass es nicht mehr weitergeht und dein Herz ist schwer und ohne Mut. Bis die Sonne plötzlich hell am Himmel steht und du fühlst, es wird doch alles gut. Nach Regen scheint Sonne, nach Weinen wird klar. Man vergisst all das Schwere, ja, so wird es gemacht. Das ist so, das bleibt so, mein Liebling, solange wie die Welt sich dreht, nach Regen scheint Sonne, nach Weinen wird Lauf. Das ist auch so, das bleibt so, es muss ja so bleiben, mein Liebling, auch du. Solange wie die Welt sich dreht, nach Regen scheint Sonne, nach Weinen wird gelacht.